know what? Or die. Die Hardcore Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, hier ist DIY or Die auf der 95,8 Radio Z mit der März-Ausgabe. Ja, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt gerade als Intro zu unserer heutigen Sendung die fantastischen Really Red aus Houston, Texas gehört mit dem Song Modern Needs. Ich habe den Song ausgesucht heute als Intro nicht nur, weil der Song toll ist und weil Really Red eine tolle Band waren, sondern weil die Modern Needs 7-Inch von 1980 demnächst oder bald oder schon veröffentlicht wurde, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall Matt Butcher, die ja auch in letzter Zeit viele 7-Inches wieder veröffentlichen auch dieses Texas-Punk-Meisterwerk im Original-Artwork wieder. Und vielleicht hole ich mir das noch. Ich habe die 7-Inch-Compilation von Alternative Tentacles mitgebracht, die ich hier auch mal vorgestellt habe. Die sollte es auch noch geben. Checkt das aus. Das ist eine tolle Band. Genau. Yeah. Das mein Wort zum Intro. Und jetzt übergebe ich das Wort an Jesse. Wir fangen nämlich ganz strikt wie immer mit den etwas neueren Sachen an. Und ich habe was mitgebracht, was ich in der Februar-Ausgabe vergessen habe. Ich hatte die Platte mit dabei und die lag sogar schon auf dem Plattenteller. Aber irgendwie war ich dann vor lauter Aufregung zu verwirrt und habe sie jetzt heute nochmal mitgebracht. Und zwar die 12-Inch von Die letzten Ecken aus Berlin. Kam eigentlich zuerst als Tape raus auf Billo und ist dann nochmal auf Static Age Musik veröffentlicht worden. Und es gibt sechsmal so eher minimalistisch, mechanisch treibend, unterkühlten Synthwave. Und ich habe den Song Die Zahlen für euch ausgesucht. Die letzten Ecken. Thank you. träumen vom Strand. Das waren die letzten Ecken mit dem Song Die Zahlen. Und es geht Sinti-mäßig weiter. Die nächste Platte ist die erste LP von Fitness Women aus North Carolina. Die LP heißt New Age und ist vorletztes Jahr, glaube ich, auf Sorry State erschienen. Und es gibt 9-mal eher so ein bisschen funky, dancey Post-Punk. Also funky so im Sinne von Delta 5 und ähnliches. Allerdings auch so ein bisschen No-Wave-ish schräg. Ja, hört euch das einfach mal an. Habt ihr heute schon Aerobic gemacht? Nee, dann jetzt ohne Aufwärmen. Los geht's. Das waren Fitness Women, allerdings nicht mit dem Song Rag, wie ich es gerade angekündigt habe, sondern mit dem Song Arrival. Der war jetzt ein bisschen zäher und ist nicht ganz so abgegangen, hat aber, glaube ich, trotzdem so ein bisschen das wiedergegeben, was ich vorhin mit so schräg gemeint habe. Aber die Platte ist auf jeden Fall ganz geil, hört ihr euch mal an. Als nächstes habe ich die erste 7-Inch von Night Miasma aus Chemnitz mit dabei. Heißt Exhausted, ist vor kurzem, glaube ich, auf It's 11 Records erschienen. Und es ist eher so leicht melancholischer Post-Punk mit düster, unheimlichem Orgel-Einsatz, so hier und da, so ein bisschen eingestreut. Und manchmal auch so ein bisschen an Adolescence-Vibe. Es sind aber, glaube ich, eher die zwei Songs auf der B-Seite. Ich habe einen von der A-Seite ausgesucht, und zwar den Song Sleepless Nights. Der geht so. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 live aus dem Studio. Und das waren Night Miasma mit dem Song Sleepless Nights. Die nächsten zwei Bands habe ich beide durch eine andere Punk-Radio-Sendung entdeckt. Das Punk-Radio, also das Punk-Radio schlechthin aus Berlin, findet ihr auf Mixcloud, Bandcamp und so. Und die erste Band heißt Salatoids aus Zagreb. Und ich habe das Tape Optic Nerve mit dabei. Das ist erschienen auf Doomtown Records. Die haben auch noch eine 12-Inch, glaube ich, und noch ein Tape. Also auf jeden Fall hatten die auch schon andere Veröffentlichungen. Ich habe mir jetzt dieses Tape gekauft, das vor kurzem rausgekommen ist. Und mich haben sie so ein bisschen an Hexes Pencils erinnert, aber weniger klassischer Gruselkram wie Fledermäuse oder so, sondern eher futuristisch. Aber das ist ja auch gruselig. Sind auf jeden Fall vier super Songs auf dem Tape. Und wir hören Graveyard Signals von den Salatoids. We'll be right back. Das waren Celotoids mit dem Song Graveyard Signals. Die nächste Band kommt aus Belgrad, heißt Absurd mit P, muss man dazu sagen. Und die LP ist auch auf Doomtown erschienen. Ja, hat kurz gedauert. Die Hälfte der Songs war vor ein paar Jahren schon mal auf einem Tape und deswegen ist der Titel der LP zweigeteilt und ich versuch's mal. De Realizacja / Svemu Cidoci Kraj. Und es gibt 12-mal voll starken Hardcore-Punk. Texte sind alle auf Serbisch, aber es gibt auch für, ich glaube, jeden einzelnen Text noch eine englische Übersetzung auf dem Textblatt mit dabei. Wir hören den letzten Song, Sloboda, der eher so ein bisschen zähere Parts hat, dann aber ziemlich gut abgeht. Also ein paar von den Songs, die sind relativ kurz und gehen einfach nur ab und diese ganze Platte ist ziemlich gut und meine Nachbarn haben die in den letzten paar Tagen sehr oft mit mir zusammen angehört. Absurd mit dem Song Sloboda. Das war ein Absurd aus Belgrad mit dem Song Sloboda und das waren meine Songs für heute. Und jetzt macht Anni weiter und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wir haben uns heute gar nicht abgesprochen, aber wahrscheinlich wie immer viel aus der Welt der Wiederveröffentlichung. Ja? Oder bist du heute aus dem Muster ausgebrochen? Nee. Also. Manchmal bringe ich ja auch was Aktuelles mit. Also ganz selten, aber manchmal... Das ist richtig, aber deswegen frage ich ja. Aber dann bleibt es heute ganz gewohnt. Ja. Keiner muss sich irgendwie umstellen. Nö, keine krassen Überraschungen. Keine Experimente. Keine Experimente. Ja. Ja, und die erste 7-Inch, die ich mitgebracht habe, ist sogar wirklich etwas so, keine Experimente, Punkrock. Und daher jetzt eher ein bisschen standardiger New York Punk, der von 1980, den ich da mitgebracht habe. Die 7-Inch ist aber trotzdem Kult. Es geht nämlich um die Stimulators 7-Inch Loud Fast Rules. Die wurde wieder veröffentlicht vor einem Jahr oder so auf Frontier Records, ist im Original 1980 erschienen. Und ich finde sie gut und cool, hat halt den Kultstatus daher, weil damals ein blutjunger Harley Flanagan dort Schlagzeug gespielt hat in dieser Band. Das ist auch denen ihre einzige Veröffentlichung. Es gibt noch eine Live-LP, aber das ist ihre einzige Studioveröffentlichung meines Wissens. Harley Flanagan, wem das jetzt nicht sagt, der wurde dann später, hier ist er noch ein Kind, später dann Mitte, Ende 80er wurde dann, oder spätestens Ende der 80er wurde dann bei den Cro-Max zum Mann. Und der hat da noch Schlagzeug gespielt und ansonsten hören wir ziemlich klassischen frühen Punkrock, der schon Bock macht, auch eine Popkante drin hat. Und das hören wir jetzt. Stimulators mit dem Song Loud Fast Rules. Give me what you so wanted, but now you say that you Das waren Stimulators aus New York mit dem Song Loud Fast Rules von ihrer 7-Inch von 1980, die wiederveröffentlicht wurde auf Frontier Records. Jesse und ich haben uns gerade sehr gut über diese Platte unterhalten. Wir haben gemeint, dass es doch sehr gefällig ist und dass es sehr gute Musik wäre, um sie so im Hintergrund einer Bar laufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das für jetzt die Platte spricht oder gegen die Platte spricht. Auf jeden Fall ist diese Platte viel, viel besser als die Chromex. Und jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Musik, totaler Stilbruch. Und zwar geht es jetzt um die Wiederveröffentlichung der Debüt-LP der schottischen Band Cocteau Twins, die Garlands LP, die ist im Original 1982 auf 4AD erschienen. Ich habe irgendwann mal vor vielleicht ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr, mal auch ein kleines Special hier zu 4AD gemacht, wo ich meine Lieblings-4AD-Platten mitgebracht habe. 4AD war ein englisches Label, vielleicht noch mal ganz kurz gesagt, die Anfang der 80er einen sehr spezifischen Goth-Post-Punk-Sound geprägt haben. Also sehr, sehr düster, sehr auch hat auch teilweise mit so ein bisschen trashig mystischen Elementen, aber auch trotzdem sehr poppig. Bands, die da damals erschienen sind, unter anderem X-Mal Deutschland, Dead Can Dance, This Mortal Coil, Modern English, Clan of Xymox, viele mehr. Und eben auch die tolle schottische Band Cocteau Twins, die ich sehr, sehr gerne mag. Eine tolle Post-Punk-Band. Ich mag an dem Album, dass es sowohl disco-tauglich ist als auch bartauglich. Ja, die schaffen das Spagat zwischen beiden Welten. Die Standardplatte, wenn du auflegst, hast du die dann immer dabei. Ich lege oft was von Cocteau Twins auf, wenn ich auflege. Ja. Und find es gut, dass es, die schaffen das Spagat zwischen beiden Welten des Nightlifes zu existieren. Und ich habe einen Song ausgesucht, zu dem man, wie gesagt, gut Bier trinken kann, aber auch gut tanzen kann. Und zwar ist es der zweite Song auf der A-Seite, Wax and Wayne von der Garlands LP von Cocteau Twins, die jetzt wieder offiziell wiederhältlich ist auf 4AD Records. Viel Spaß mit diesem düsteren Song. Thank you. Das waren Cocteau Twins mit dem Song Wax and Wayne, eine schottische Band. Das Album erschien im Original 1982. Garlands heißt das Album auf 4AD Records und wurde jetzt auch 4AD auch wieder offiziell wiederveröffentlicht. Wir kommen zum nächsten großen Stilbruch heute. Ich habe heute Punkrock, Goth Wave Musik dabei und jetzt kommen wir zu einem der. Es werden sich wieder alle Zuhörer und Zuhörerinnen freuen, dass ich wieder in Superlativen überschlagen werde. Und es geht heute nicht mal um Los Angeles, sondern nein, es geht um San Francisco. Und nein, es geht nicht um die Dead Kennedys, sondern es geht um, ich sage es gleich, es geht um Crucifix. Crucifix Dehumanization, ein Album, was 1983 auf dem Sublabel von Crass, Corpus Christi, erschienen ist im schönen Crass-Falt-Artwork, wurde jetzt endlich offiziell wiederveröffentlicht auf Customized Records. Die haben jetzt auch schon die 1984 7-Inch und die selbstbetitelte LP oder 12-Inch, besser gesagt, wiederveröffentlicht und jetzt auch die legendäre Dehumanization LP. Diese LP ist, wenn ich immer mich in Top-10-Listen abdenke und die auch manchmal äußere, ist die immer mit dabei. Und es wird sie auch noch sein, wenn ich 60 oder 70 oder 50, mal gucken, wie lang das wird. Es ist wirklich ein für mich zeitloser Klassiker, aber nicht nur für mich. Jesse nickt daneben und ja, stimmt mir hoffentlich mit allem zu. Kann auch noch mal reingrätschen, wenn du willst. Auch noch deine Liebe zu Crucifix hier in die Welt rausposaunen. Es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht ja vielen Leuten mit Crucifix so. Eine Band, die auch sehr unamerikanisch war, obwohl sie auch damals Teil der ganzen US-Hardcore-Szene waren. Sowohl vom Look der Band, die eher an Crass oder Discharge erinnert haben, aber natürlich auch von den Inhalten, die sehr an dem Anarchismus und Pazifismus der britischen Anarcho-Punk-Szene orientiert waren, aber auch lang nicht so Hippie oder so ein Quatsch, also jetzt nicht so Hippie-Stinker wie Crass oder The Mob, sondern es waren schon richtige Street-Punks mit Kampfattitüde. Also bei der Band stimmt eigentlich von vorne bis hinten alles. Zusätzlich interessant ist natürlich auch die biografischen Hintergründe des Sängers, der auch viel von seinen Fluchterfahrungen aus Kambodscha berichtet. Das spiegelt sich dann teilweise auch in den Texten der Band wieder. Und sonst geht's um das übliche Krieg und noch ein Song über Krieg und ein Song über Polizei und bla bla bla, aber es ist alles nicht stumpf, obwohl es Kids waren, also es waren junge, ja, US-Punks, die aber halt sauer waren, aus gutem Grund. Und es ist für mich wirklich ein Meilenstein des Hardcore-Punks, also nicht nur des US-Hardcore-Punks, sondern des internationalen Hardcore-Punks, die der Humanization-LP. Jetzt habe ich die schon angekündigt. Willst du noch? Jetzt habe ich schon ein paar Mal Ich kann tatsächlich fast nichts weiter hinzufügen. Ich bin ja oft eher, wenn du mit Superlativen ankommst, bist du vorsichtig. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht in Superlativen von Bands oder Platten spreche, aber ich bin ein bisschen, ich bin nicht so großzügig wie du, würde ich sagen, so ganz allgemein, aber bei Crucifix bin ich sofort mit dabei. Und das Lustige war, gerade hinter den Kulissen, Andi hatte mir so wie immer eigentlich vor ein paar Tagen geschickt, was er alles mitbringt, aber ich habe es einfach komplett wieder vergessen und war gerade völlig aus dem Häuschen, als er meinte, die nächste Platte, die du bitte auflegst, ist die Crucifix, die da auch schon eine halbe Stunde stand und ich habe sie einfach nicht gesehen. Und von dem her habe ich nichts hinzuzufügen, Crucifix. Ja, ich habe mir die letzten zwei Songs, die ineinander übergehen, ausgesucht. Rise and Fall und Stop Torture. Ich fand es ganz gut, weil ein paar Songs wie zum Beispiel Prejudice oder Annihilation sind ja so die Songs, die man meistens von Crucifix hört, die ja auch mega sind. Also auf der Platte ist wirklich kein Ausfall drauf. Ja. Und ich möchte jetzt einfach nur sagen, ich finde wirklich, bevor ich die Songs will, ist ein anderer Song, dieser Song Youth and Violence heißt der, glaube ich, über so Gewalt, ein Song gegen Gewalt, auch sehr anarcho-pazifistisch. Ich finde einfach einen Song mit der Zeile zu beginnen, I see no humor when someone is getting hurt. Einfach so stark und so, also es ist irgendwie rührend geschrieben, aber es ist einfach, ich nehme dieser Band einfach alles ab, was sie damals gesagt haben. Ich weiß nicht, wie die heute drauf sind. Vielleicht immer noch ganz nette Suburbia-Amis. Ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht, aber das ist auf jeden Fall intensiver, realer Hardcore-Punk. Und das hören wir jetzt. Crucifix, Rise and Fall, Stop Torture von der Dehumanization LP, die es jetzt wieder öffentlich, offiziell gibt. Viel Spaß damit. Wow, hier wurden gerade die Fäuste in die Luft gereckt und mitgesungen und darüber geredet, dass da schon so eine leichte Thrash-Metal-Kante drinnen ist, was wir beide, würde ich jetzt mal von uns beiden, die nicht so Fans sind, aber bei Crucifix passt das alles zusammen. Ja. Und noch eine Empfehlung, es gibt auch sehr coole Live-Aufnahme, eine sehr coole Live-Aufnahme von Crucifix, live in San Francisco bei Live at Target. Also das war so Punks in San Francisco, die Live-Aufnahmen gemacht haben in den 80ern. Ein Videoscene, danke. Das könnt ihr mal im Internet suchen und das ist ziemlich intensiv auch. Es ist einfach stark. Es ist wow. Ja. Gut, jetzt habe ich noch was dabei von einer Band, von der ich dann auch gleich noch ein paar Sachen euch zeigen möchte, weil ich finde, die Band bekommt nicht genug Spotlight ab. Also und zwar es geht um eine Band, die jetzt ein bisschen schwierig ist auszusprechen. NOTA, das steht für None of the Above. Eine Sagst Band. Sagst du nicht Nota? Sage ich Nota. Ich kann auch gerne hier Nota sagen, weil das irgendwie einfacher ist und lustiger klingt, ja. Es geht um Nota aus Tulsa, Oklahoma. Da beginnt schon der Grund, warum ich diese Band cool finde, weil sie eben nicht aus New York oder L.A. oder D.C. oder so weiter und in den großen Zentren des US-Punks kommt, sondern so wie viele richtig wütende Ami-Hardcore-Bands aus den Orten des Shits und eben aus Tulsa, Oklahoma. Und ich habe jetzt nicht nur mitgebracht, weil ich die Band geil finde, sondern es wurde jetzt auch was endlich mal wieder veröffentlicht, und zwar die Moskau EP. Das Artcore-Fanzine aus England hat die jetzt zusammen mit der aktuellen Ausgabe wieder veröffentlicht, die Moskau EP. Die ist im Original 1984 erschienen, war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die zweite EP nach der Toy Soldiers. Bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Egal, auf jeden Fall, die ist jetzt rausgekommen, da sind 4 Songs drauf. Und ich spiele euch jetzt gleich mal, ich werde gleich noch ein bisschen mehr zu NOTA sagen. Ich spiele euch jetzt einfach mal den Moskau-Song vor, weil ich den Song mega stark finde. Das ist ein super Punk-Song. Sonst haben sie auch viele schnellere Songs, aber das ist ein richtig schöner hymnischer Punk-Rock-Song. Moskau von Nota aus Oklahoma, von der Moskau EP auf Artcore Records. Yeah. Moskau! Das waren Nota, N-O-T-A, None of the Above mit Moskau von der Moskau EP. Die ist jetzt wieder veröffentlicht worden auf Artcore. Und zwar nicht nur mit dem wir hatten kurz Verständigungsschwierigkeiten, pardon. Was cool ist, es ist im Original Artwork, vorne und hinten, aber wenn man die Platte rausnimmt, ist es wie ein kleines Booklet-Heftchen mit Bandgeschichte, mit ganz vielen Fotos, Flyer-Galerie und. Also richtig liebevoll gemacht, und ich finde, hat diese Band auch verdient. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sie ein bisschen ins Spotlight heute rücken will, weil es, finde ich, so eine der vielen ein bisschen untergegangenen US-Hardcore-Bands ist. Und das haben die nicht verdient, weil sie eben erstens musikalisch sehr vielseitig waren. Wir hören jetzt auch ein paar andere Songs von denen noch, auch richtig schnelle Wilde, aber auch nochmal einen punkigen. Also sie waren musikalisch sehr vielseitig, und ich habe ja schon so Amerika-Tristesse erwähnt, Oklahoma. Ich will nicht wissen, wie dort so die politischen Uhren ticken. Bei Nota weiß man es aber. Also es war auch eine sehr politische Band, was sich halt auch sehr gerade mit dem Background der US-Gesellschaft der 80er im Hinterland auch sehr cool finde. Die Band gab es auch noch bis in die 90er Jahre hinein, haben dann auch mit einer Band namens Brother Inferior auch eine Split gemacht, eine Anarcho-Band, die ich auch cool finde, von der ich auch noch eine Platte zu Hause habe. Also spricht ja auch für diese Band, dass sie eben nicht so, ja, von 1980 bis 85 ein bisschen Anarchie und dann ist man normaler Ami, sondern ja, das sind schon, waren denke ich schon coole Leute, die auch lange noch Punkrock-Musik mit einem gewissen Anspruch gemacht haben. Und ja, bevor ich jetzt hier noch weiter schwärme, und will ich einfach noch mal ein paar Nota-Songs vorstellen. Wir starten mit dem Song Toy Soldiers von ihrer Toy Soldiers EP. Und danach hören wir noch mal einen Song von der Moskau EP This Country. Und zum Abschluss hören wir dann von der Maximum Rock'n'Roll Compilation Welcome to 1984 den Song Propaganda Control. Also jetzt hört ihr noch dreimal Nota, None of the Above und oder NOTA. Und ihr wisst jetzt auch Bescheid, die Moskau EP gibt's jetzt im tollen Artwork auf Artcore. Und jetzt geht's los mit Nota. Yard and something. Ja, yeah. Hier ist DIY or Die, die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Und das waren None of the Above, NOTA, mit den Songs Propaganda Control. Davor habt ihr gehört This Country. Und davor war zu hören Toy Soldiers und ganz am Anfang Moskau von der Moskau EP. Die es jetzt im Original-Artwork wieder gibt. Und das waren so meine Songs. Mir war es wichtig, heute mal von Nota was zu spielen. Ich hoffe, ihr habt auch so Spaß wie wir hier im Studio zu Nota. Und jetzt hat Jesse noch einen Outro-Song mitgebracht und da übergebe ich nochmal. Genau, das war heute also DIY or Die, die None of the Above Appreciation-Sendung. Und mein Outro ist aus der DIY or Die Saxophon Appreciation Reihe. Ich habe mir letztens secondhand die zweite LP von den coolen Martha and the Muffins geholt. Dance and Trance von 1980. Und wir hören Suburban Dream. Und der ist total super. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war DIY or Die mit Andy und Jess an Technik, Mikrofon, Plattenspielern, Playlists und Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog diyordie-radio.blogspot.de. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao. Tschüss. Stop it!